Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il und zum 68. Gründungstag der DIVJK fand am 22. August in der Stadt Lima, Peru, die Eröffnungsfeier der Foto-, Bücher- und Kunstgewerbeausstellung der DIVJK statt. Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il veröffentlichten die Internetzeitungen Al-Sapir und Al-Sharqu Al-Yom und die Internetnachrichtenagentur Irshad von Mauretanien am 25. August mit dem Sonnenporträt von Kim Jong-il Sonderbeiträge.